Im September 2003 legten die Regierungsparteien SPD und Grüne den ersten Gesetzesentwurf für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vor. Dieser enthielt bereits zynische Elemente. So stand dort etwa, man wolle Anstrengungen unternehmen, um Armut von Kindern zu vermindern, nicht etwa um sie zu verhindern. Zahlungen an Kinder sollten auf Arbeitslosengeld II abgestimmt sein und dessen Arbeitsanreize verstärken, so steht es da wirklich. Indem man also den Kindern nicht zu viel Geld zahlte, sollten die Eltern noch dringlicher aufgefordert werden, sich einen Job zu suchen. Der Kinderzuschlag sei als Einkommen dem jeweiligen Kind zuzurechnen. Das gilt auch für das Kindergeld. Es war ein Gesetz voller Suppressionen, voller Ideen, wie man Arbeitslosen das Leben ohne Arbeit möglichst schwer machen könnte.